Hey Mark, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Hey Mark, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Hey Mark, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Thank you. Thank you. Sing den Donnerschall. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du hast doch ganz viel gar nicht, du bist nur Gottes Kack. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du hast doch ganz viel gar nicht, du bist nur Gottes Kack. Was denn los hier heute? Was denn los hier heute? Was denn los hier heute?

We'll be right back.

up from a bed, hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me.